geht los jetzt. Ja, sind wir an? Wir sind live. Wir sind live! Wow. Wir müssen mal gucken. Wenn meine Mitwohnerin kommt, dann müssen wir die Tür zumachen. Das ist richtig, das ist richtig. Dann ist hier Schicht im Schacht. Nee, ist nicht so richtig. Schicht im Schacht, weil die 30 Minuten... Apropos Schacht. Wir wollten über Weihnachten reden. Ja, der Weihnachtsmann, der kommt aber durch den Schacht. Durch den Kamin. Außer man hat nur einen Ofen. Also bei uns wird er wahrscheinlich irgendwie auf einmal in der Röhre sitzen. In der Röhre? Heißt der Backofen nicht die Röhre? Also, bekommt der Name Weihnachtsbraten eine ganz andere Bedeutung. Ja, doch. Braten in der Röhre. Ja. Ja. Aber da kommt doch nicht, der Weihnachtsmann kommt doch nicht aus dem Ofen. Naja, ob nur Kamin oder Ofen macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ja, wie ihr seht, wir sind herzlich willkommen in einer sehr weihnachtlichen Folge. Ich wollte gerade sagen, wir haben beide keine Weihnachtsmütze auf, aber rote Nasen. Es ist ein leichtes Schneegestöber draußen vor der Tür. Wir sitzen hier mit einem heißen Kakao, ein paar Plätzchen. Der Geruch von Tannen liegt in und der Duft. Und Zimt. Oh, Zimt, Orangenschalen. Ich war heute beim Augenarzt. Mandarinen liegen auf der Heizung. Und immer, wenn so eine Frau an mir vorbeigelaufen ist und so eine Tür aufgemacht hat, hat es immer krass nach Zimt gerochen. Wo war das? Beim Augenarzt heute. Also deshalb siehst du jetzt auch so scharf aus. Weil du beim Augenarzt warst. Ich hoffe, das hast du zu der Ärztin nicht gesagt. Oder zu der Schwester. Nein, natürlich nicht. Das wäre unangemessen gewesen. Ja, aber wir haben jetzt bald Weihnachtszeit. Nächste Woche ist, glaube ich, der erste Advent. Ich hätte halt auch so gedacht, dass dieses Wochenende schon erste Advent ist. Ja, gefühlt. Doch, pass mal auf, dieses Wochenende. Nein, nächstes Wochenende, weil dieses Wochenende ist, glaube ich, noch Volkstrauer oder Totensonntag oder sowas. Volkstrauer? Ich bin Volkstrauertag, Totensonntag. Warum? Wer ist denn gestorben? Volkstrauertag ist irgendwie für den Zweiten Weltkrieg oder sowas. Verrückte ja, Trauer über die Gefallenen. Irgendwie so. Okay, gut. Deshalb legen wir jetzt 10 Minuten. Keine Schweigeminute. Okay. Also, aber magst du die Weihnachtszeit? Magst du die? Oder findest du das nervig? Ist ein bisschen anstrengend. Also. Ansteckend? Anstrengend. Also. Ich höre dich über Kopfhörer und verstehe dich trotzdem. Es ist echt schlimm. Ich finde, das Schlimmste an der Weihnachtszeit sind die Geschenke. Das ist wirklich. Warte, die Geschenke bekommen oder die Geschenke machen? Beides. Was stört dich denn an Geschenke bekommen? Oh, das ist immer so unangenehm. Was? Ja, ich weiß. Also alle, die das jetzt hören, schenkt Nils nichts zu Weihnachten. Das. Ihm ist das unangenehm. Ich meine, weil wenn es so Dinge sind, die man halt wirklich nicht erwartet, aber über die man sich freut, dann geht das, ne? Aber du musst ja zugeben, es sind auch oft Geschenke, wo man sich so denkt, ja, okay, habe ich mir ja gewünscht so. Und dann muss man so ein bisschen diese Freude so aufsetzen. Und das ist das, was ich nicht möchte eigentlich. Es gibt doch auch manchmal so Geschenke, die bekommt man so praktisch von wegen, du brauchst mal wieder eine neue Jacke. Und dann kriegst du eine Jacke. Ich weiß doch, einmal habe ich an Weihnachten das eine Geschenk gar nicht erst ausgepackt, weil ich wusste, dass Oma mir eine Jacke geschenkt hat. Und ich habe nur die Schokolade genommen, die an dem Geschenk hing. Und ich dachte so, ja, ich weiß dann, was für eine Jacke ist. Weißt du, ich war dabei, als wir es ausgesucht haben. Ja, und das ist dann halt so schwierig. Das ist eigentlich gemein, das ist eigentlich gemein. Dann so finde ich unangenehm. Auch Geschenke aussuchen, oh, das ist so stressig. Und ich bin so unkreativ, was Geschenke machen. Ich bin so froh, dass ich eine Schwester habe, ne? Shoutouts an meine Schwester. Ja, ist bei mir das Gleiche. Oh. Ist bei mir das Gleiche. Ich bin da immer so froh, ne? Dann rufe ich die immer so, ich glaube, vor 3 Wochen oder so habe ich sie angerufen. Ja, am 23. Schwester, Dezember. Schwester, wie sieht's aus? Haben wir was? Und dann hat sie zum Glück meistens schon einen Plan. Geil. Ja, bei meiner Schwester war es letztes Jahr genauso. Hat auch einfach gefragt, ja, hier die und die Ideen habe ich. Kostet so und so viel Geld, überweis mir das Geld bitte bis nächste Woche oder so. Fertig. Und ja. Dann ist es aber so, ah verdammt, ich brauche ja noch ein Geschenk für meine Schwester. Ja. Das vergisst man dann schnell. Aber es wird dieses Jahr wieder auf das Gleiche hinauslaufen irgendwie. dass wir zusammen schenken mit ihrem Freund zusammen, dann ja. hat man halt auch ein höheres Budget und so, was ja auch irgendwie ganz cool ist. Oder meine Eltern kommen direkt auf uns zu und sagen, ja, wir wünschen uns was von euch beiden zusammen. Hey. Mhm. So. Da habe ich auch das Problem, gefühlt der Rest meiner Familie hat um die Weihnachtszeit Geburtstag. Ja? Also meine Schwester, mein Vater, meine Mutter. Ich finde es schön, dass du mich zu deiner Familie zählst. Du doch auch. Ja. Haben alle um Weihnachten Geburtstag. Das heißt, du musst halt gleich zwei Geschenke besorgen. Das ist... Oh, das macht die Sache nicht leichter. Ja. Aber wo ich festgestellt habe, ich habe letztes Jahr so nach langer Zeit mal wieder was gebastelt zu Weihnachten. Ich habe meiner Schwester so... Papierflieger. Nee, sie studiert ja Chemie, habe ich ihr so Kakao mit so Schokostreuseln und einem Marshmallow und so in Reagenzgläsern geschenkt. Und sie ist halt 18 geworden, also habe ich so 18 Reagenzgläser gemacht. Und da weiß ich nicht, so wenn man, es klingt zwar blöd, aber so wenn man was bastelt so, das ist irgendwie was Persönliches noch. Also ja, deshalb finde ich das auch nicht so geil, wenn man einfach so sagt, ja okay, ich habe jetzt hier... eine schicke Kerze kaufe ich und dann packe ich die an und dann schenke ich die. Ja, ist so ein bisschen, boah, da bastel ich lieber was. Ich finde, Kerzen sind auch so ein Geschenk. Das war jetzt nur beispielsweise. Kerzen sind aber so ein Geschenk, so ein Backup-Geschenk. Wenn einem nicht einfällt, echt, wenn mir nicht einfällt. Einfach mal ein Teelicht aber schenken. Teelicht oder Tee. Die beiden Sachen kann man praktisch immer verschenken. Ja. Da wird sich auch nie drüber beschwert, aber es sind irgendwie so ein bisschen die Backups. Ich habe jetzt letztens von einer Kommilitonin gehört, dass es in dem Teeladen im Rostocker Hof ganz gut riechen soll. Das warst haben du da Teeläden so an sich. Schon mal drin? Nein. Verrückt. Ich kaufe meinen Tee immer in Lüneburg. In Lüneburg? Ja, ich muss morgen wieder Tee kaufen. Ich fahre wieder. Du fährst doch nach Hause, ne? Ja, natürlich fahre ich nach Hause. Muss arbeiten. Okay. Ja, gefühlt habe ich auch das erste Wochenende seit Monaten mal wieder nichts zu tun. Ich weiß nicht so richtig, was ich mit der ganzen freien denkst, Zeit... Du hast nichts zu tun. Ja. Eigentlich hast du was zu tun. Ich weiß du musst nicht halt so, nur nicht arbeiten. Ich weiß nicht so richtig, was ich mit der ganzen freien Zeit anfangen soll, aber die Aufgaben, die stapeln sich quasi an meinem Whiteboard. Oh, ja, aber zurück zu Weihnachten. Zurück zu Weihnachten. Wünschst du dir denn, hast du denn was, was du dir wünschst zu Weihnachten? Ach, das ist die Frage, die ich von meiner Mama schon ganz oft bekommen habe. Also ich brauche eine neue Hose. Aber das kaufe ich dann meistens mit meinen Omas. Da gehe ich immer ganz, ganz entspannt mit meinen Omas einkaufen. Echt? Ja, das finde ich immer sehr schön. Wie geil. Ich meine... Aber wenn man mit Oma einkaufen geht, da gibt es auch noch mal sowas obendrauf manchmal, ne? Hin und wieder gibt es da noch was obendrauf. Ja, so. Ein Eis. Genau, irgend sowas. Ja. Das ist aber lustig. Ja, ja. Also, hier kannst du noch was aussuchen. Ja. Oma bezahlt das. Und... Ja, weiß nicht, ansonsten finde ich mir das ganz normale, weiß ich nicht, Glück, Liebe, Freude, Welthunger besiegen und so. Ich wünsche mir Welthunger. Ich wünsche mir zu Weihnachten den Welthunger. Das wäre doch mal was. Ja, ich tue mich da echt auch sehr, sehr schwer. Dieses Jahr. Ich bin sehr genügsam. Dieses Jahr war ich total klug. Ja. Also. und letztes? Letztes nicht. Ich habe schon im September angefangen, eine Liste zu schreiben mit Sachen, die ich mir zum Geburtstag wünsche und zu Weihnachten. Echt gut. Das ist so schlau gewesen. Ja. Mein Vater weiß schon, gut, ich habe auch tatsächlich im Dezember, Mitte Dezember halt schon einen Geburtstag. Und deshalb fange ich immer noch ein bisschen früher an, mir Gedanken zu machen, was ich mir wünsche. Und dann ist es meistens auch egal, zu welchem Fest man das kriegt. So, es ist ja eh kurz nacheinander. Und nee, mein Vater weiß auch schon seit Anfang des Monats, was ich mir wünsche und er hat es, glaube ich, sogar schon gekauft. Wow. Also, gut, ich wünsche mir dieses Jahr eine Gitarre. Oh, eine neue stimmt, Gitarre. Das hast du mir erzählt. Eine neue Gitarre, eine Dreiviertel-Gitarre und habe ein paar Bücher aufgeschrieben. Allerdings werde ich mir die Uni-Bücher, glaube ich, selber kaufen, weil das finde ich irgendwie komisch, mir die zu wünschen. Noch andere Bücher und Konzertkarten. Aber ich weiß halt auch schon, was es für Konzerte sind, weil wir natürlich klären mussten, welche Tage passen und so weiter. Aber von meiner Mutter kriege ich Karten und von meinem Vater auch. Also. Cool, cool. Beziehungsweise sie sind schon da. Die Gitarre ist dann für die unzähligen Lagerfeuerabende am Strand, die wir ja auch schon letztes Jahr so verbracht haben. Und dann können wir ein bisschen... Nils, haben wir jemals einen Lagerfeuerabend am Strand verbracht? Das wollte ich sagen. Ja, wir waren dieses Jahr generell nicht so häufig am Strand. Leider. Im Urlaub, ja, waren wir am Strand. Im Urlaub, da waren wir. Aber da haben wir die Gitarre nirgendwo mit hingenommen. Ja. Ich glaube, die Gitarre habe ich einmal gehabt und dann nie wieder im Urlaub. Stimmt. Weil ich irgendwie, weil in diesen Stühlen konnte man auch nicht sitzen. Diese Campingstühle, die wir uns extra für den Urlaub gekauft haben, konnte man halt einfach nicht drin sitzen. Also so konnte man mit der Gitarre nicht sitzen, das war sehr unbequem. Und irgendwie fand ich es. Vielleicht hättest du sie wie ein Cello halten müssen. Das habe ich in meinem einen Uni-Seminar, wo viele Leute sitzen, die Musik studieren, oder ich sag mal fast alle, habe ich meine Gitarre auch diese Woche wie so ein Cello gehalten und dachte, die finden das vielleicht lustig, aber irgendwie jetzt keine Interesse. Die Leute haben sich so gefragt, so, was macht er da? Du hast irgendwie, und das war so krass, da ist ein Kommilitone von mir, der macht Kontrabass, spielt Kontrabass und E-Bass. Und wir haben dann zwischendurch, haben wir irgendwas gespielt und dann sollten wir Instrumente wechseln. Oder konnten Instrumente wechseln. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, sag mal, willst du vielleicht mal auf eine Gitarre oder so? Dann würde ich ans Klavier gehen. Und dann geht er an die Gitarre und spielt einfach mal so gut. Ich dachte so, ey, scheiße. Ich dachte, die anderen wären dann Instrumente. Jetzt kann er das auch noch. Eieiei. Ey, das ist so, Musikstudenten, die sind da echt, ich meine, die sind kleine echt Pause. Richtig krass. Manche sind richtig krass. Okay. Das ist echt, also, das macht echt Spaß mit denen zusammenzuarbeiten. Bisschen auf dem Holzklötzen rumklöppeln. Wir kloppen nicht auf Holzklötzen rum. Na gut. Zurück zur Weihnachtszeit. Felix, wie viele Advente gibt es? Vier? Gut. Warum fragst du mich, wie viele Weihnachtsmänner gibt es? Da habe ich eine Theorie zu. Also, der Weihnachtsmann, altbekannt, den gibt es ja auch, der muss ja quasi, wenn man das über die Welt verteilt, so in 48 Stunden alle Kinder auf der Welt beschenken. Wieso in 48? Naja, wegen der Zeit. Also sagen wir erst. In den USA 13. kriegen die es ja auch erst am 25. Ja, so. Also sagen wir so, der hat so 2 Tage Zeit, so die Geschenke bei allen so vorbeizubringen. So. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, okay, ich verschicke das alles über Amazon Prime, dann ist das ja innerhalb von 2 Tagen da. Aber in Wahrheit, okay, Theorie Nummer 2, Amazon Prime gehört dem Weihnachtsmann. Das ist nämlich die einzig wahre Theorie. Ja, ja. Nee, aber vielleicht hat er so ein Gerät, womit er sich klonen kann in die Haushalte auf der ganzen Welt. Damit er da seine Pakete abliefern kann und dann ist wieder weg. Oder er hat einfach ganz viele Zwillingsbrüder. Was dann nicht Zwillingsbrüder, sondern Drillings, Vierlingsbrüder. Fünflings. X-Lingsbrüder wären. Ja. Das ist tatsächlich eine Theorie, die. Mhm. Aber vielleicht ist es auch einfach Amazon Prime. Ja. Sind die Amazon Prime-Boten dieses Jahr eigentlich unterbezahlt? So, ja. Was? Unterbezahlt? Ja. Ja, das stimmt. Nee, aber haben die eine Weihnachtsmütze auf in der Weihnachtszeit? Weiß ich nicht. Das. Ich könnte mir vorstellen, dass Amazon sie dazu zwingt. Das wäre echt so ein bisschen gemein, so. Wäre es auch. Aber das ist, glaube ich, auch gute Promo, so. Die Weihnachtswichtel sind vor der Tür. Aber ich hätte halt keinen Bock. Wenn so uns Amazon hört, dann nehmen die ja, das stimmt, als Idee und es ist unsere Idee und wir verdienen daran nichts. Toll. Weil die das einfach so nehmen. Klagen wir ein, Felix. Wir haben ja hier einen Zeitstempel drauf und dann können wir sagen, hier Amazon, CEO, wer auch immer das jetzt ist. Jeff Bezos. Haben wir gesagt vorher. Haben wir gesagt. Ja. Ihr merkt so ein bisschen, dass es so wie so. Du glaubst auch, wir sind die Einzigen, die diese Idee haben. Ja, ja. Oh, ich habe Patent. Ich habe letztens im Auto habe ich eine Idee gehabt. Ich fahre von Arbeit wegen öfter mal nach Berlin und wer schon mal auf der Berliner Stadtautobahn gefahren ist, der kann verstehen, wenn ich so sage, da möchte man eigentlich nicht fahren auf der Berliner Stadtautobahn, weil die Ausfahrt, wo ich raus muss, da wird immer gebaut. Immer. Und das ist super unübersichtlich. Beim Flughafen. Und gefühlt, nee, das ist mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt ist das. Und da, es ist immer Berufsverkehr, wenn ich da bin. Außer wenn ich natürlich 2 nachts da mal bin. So. Aber immer ist da Berufsverkehr. Und das ist schlimm, weil gefühlt übersiehst du immer mal einen Smart oder so. Und die fühlen sich dann auch so unterdrückt. Und da habe ich die Idee gehabt. Es gibt ja mittlerweile so bei ganz vielen Autos, so die ganzen Neuwagen, die haben in den Spiegeln haben die so ein Blinklicht, der anzeigt, wenn ein anderes Auto im toten Winkel fährt. Also du fährst auf der Autobahn und dann brauchst du praktisch den Schulterblick nicht mehr machen, weil diese Anzeige im Spiegel zeigt dir an, okay, fahr jetzt nicht rüber, da ist ein Auto. Mhm. Und Ich hatte die Idee, für alle Autos, die diese Technologie nicht haben, dass man so ein Gerät bauen kann, so einen kleinen Kasten, den man so irgendwie entweder von innen so an die Seitenscheibe pappt oder irgendwie in den Spiegel klebt. Und der hat so Solarzellen für den Strom. Und dann ist da so ein Ultraschallsensor. Ich glaube, das machen die über Ultraschall, diese Entfernungsmessung zu den anderen Autos. Auf der einen Seite ist halt... Eher Infrarot? Nee, Ultraschall. Damit die wollen doch diese Reflexion... Muss man das Auto dann auch mit diesem glibberigen Scheiß einschmieren, wie bei Schwangeren? Nein. Nein. Fledermäuse schmieren doch auch nichts mit glibberigen Scheiß ein. Habe ich noch nie gesehen. Ja, also so dieses Fledermaus-System. Und die wissen ja dann auch so. Vielleicht funktioniert das auch über eine andere Technologie. Da muss ich mich nochmal belesen so. Und auf der anderen Seite, die praktisch zum Fahrerzeit, ist so eine kleine LED. Und das ist praktisch so ein Pin-Up-System, sodass du das nur an deine Fensterscheibe klebst. Das heißt nicht wirklich Pin-Up-System. Ja, ich weiß, fällt jetzt nicht der Name. So, dass du das einfach nur an deine Fensterscheibe klebst und dann hast du diesen tote Winkel-Beleuchter. Also, dass er dir anzeigt, fahr jetzt nicht rüber. Für halt ältere Automodelle, die diese Technologie noch nicht im Spiegel haben. Das ist doch voll die Idee so. Aber dann musst du doch trotzdem eine Software installieren im Bordcomputer, wodurch das per LED angezeigt wird. Nein. Das ist ja, dieses Gerät hat ja auch so einen kleinen Computerchip drin, der jetzt sagt, okay, in diesem Radius, wo der Ultraschall ist, da befindet sich jetzt ein Auto, also leuchtet die LED und der Fahrer weiß dann, ich darf da jetzt Ach nicht so, dass die LED leuchtet an diesem kleinen Gerät, ja, du? Natürlich. Ach so, ich dachte, im Bordcomputer. Nee. Und das pappst du dir praktisch links und rechts so an die Seite. Muss man gucken, dass, also, wie das so ganz geht, weil auch mit Fenster runter machen und so. Weißt du, was das Problem sein könnte? Welches? Dass das LED für einen Blinker gehalten werden könnte. Weil wenn es gibt doch auch bei vielen Autos ja. den Blinker am Spiegel. Ja. So. Und wenn du da noch so ein LED anbringst, hast du doch ein Problem. Aber die zeigt ja nur zum Fahrer. Und außerdem haben das ja auch ganz viele andere Autos, wo das dann so blinkt. Und du hältst es nicht für einen Blinker. Verrückte Kiste, ne? Denk mal drüber nach, ne? Ist eigentlich, also wenn ja, das mit dem Grundschulstudium also, nicht läuft, dann... Also grundsätzlich ist das eine ganz gute Idee. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass du... Aber weißt du, das ist eine Idee, die, bis die umgesetzt ist, haben alle Autos diese Technologie. Wahrscheinlich. Als würde es sich nicht so richtig lohnen. Ja. Es sei denn, du findest jetzt sowas richtig Schnelles, was auch super günstig ist in der Herstellung und im Vertrieb und so. Dann würde es vielleicht funktionieren, aber ich glaube, also die Idee ist gut, ja, aber, ja, weiß ich nicht. Ich hatte auch mal eine Geschäftsidee, die war allerdings nie so ganz ernst gemeint. Das war tatsächlich eigentlich nur so ein sehr dummer Gedanke mal. Und zwar, es ist nämlich tatsächlich so, das ist, finde ich, eine weirde Idee. Es gibt eine Internetseite, auf der können sich Mütter, die nicht genug Milch produzieren, Milch von anderen Müttern, sag ich mal, zu viel produzieren, bestellen. So, das wird dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die das machen, ob die das abkochen oder einfrieren. Oder wie das, ich weiß auch nicht, wie man das verschickt. Also, da musst du diesen Kühlbeutel haben, irgendwas. Mit der Post? Mit der Post, in so einen Briefumschlag rein. Ja, ich meine, guck mal, es gibt ja auch haltbare Vollmilch, die nicht gekühlt werden muss. So. Ist das nicht dasselbe dann? Aber da musst du doch die Muttermilch erstmal pasteurisieren. Da hat die wenigstens kein Fett mehr und die Babys bleiben schlank. Ja, aber dann geht doch bestimmt irgendwas dabei. Ja, durchs Pasteurisieren verliert sie ja nicht unbedingt an Fett, oder? Weiß ich nicht so richtig. Die verliert ja, pasteurisieren heißt doch, ja, pasteurisieren ist doch... Nein, pasteurisieren heißt doch, dass du die... Abkochst. Abkochst, ja. Wodurch die Erreger absterben. Stimmt. So, erfunden von Herrn Monsieur Pasteur. Ja. Na, vielleicht die sind die Erreger... Wie uneigennützig, sich danach, danach zu benennen. Die Erreger sind die machen dick. Die ja, genau. Ja, die erregen das Fettgewebe. Die Erreger in der Muttermilch machen dick. Deswegen muss man Muttermilch pasteurisieren. Okay, das ist sehr komisch, dass wir hier über Muttermilch reden. Obwohl wir eigentlich Weihnachten angedacht hatten. Aber an Weihnachten stellt man doch dem Weihnachtsmann auch so ein... ein schönes Glas Muttermilch hin. Ein Glas Milch hin, oder nicht? Ja, Muttermilch nicht, aber ein Glas Milch. Also ich halte das für so ein amerikanisches Ding. Weil ich habe dem Weihnachtsmann nie ein Glas Milch hingestellt. Ja, deswegen ist er auch nie gekommen. Denk mal drüber nach. Also bei mir war er immer da. Ja. Bei uns hat sich sogar mal ein Familienmitglied hat sich als Weihnachtsmann verkleidet und das ist uns auch allen, also den Kindern, nicht aufgefallen. Ja. Und der hatte eine Uhr um, der Weihnachtsmann. Ja. Naja, und am nächsten Tag hat mein Cousin das dann aber gesagt, Mensch, du hast ja die gleiche Uhr wie der Weihnachtsmann. So, das ist, wird immer wieder Weihnachten erzählt, die Geschichte. Ja. Bei uns hat das ganz lange der Nachbar gemacht. Irgendwie bis wir, ich glaube, 10 oder so waren oder 12 sogar. Das war immer verrückt. Dann ist er immer durch und den... Und ist er mit einer Fackel gekommen. Dann ist er immer, aber er ist so durch den Garten, ist er gestapft und dann, weil als Schnee noch lag damals, heutzutage ist das ja nicht mehr so. Das war mal malerisch. Früher war alles besser, ne? Ja, früher als zu Weihnachten. Wie, hattet ihr oft Schnee zu Weihnachten? Ja, ich sag mal so vor 6 Jahren so auf jeden Fall. Ja. War Weihnachten noch weiß. Aber ihr seid auch dichter an den... Guck mal, wir sind ja quasi, ich habe ja im Erzgebirge quasi gewohnt. Ihr seid quasi im Erzgebirge, ja, stimmt. Ja, nee, bei uns war so weiße Weihnacht schon sehr, sehr selten. Ja. Und wenn, dann sind halt immer alle mega ausgerastet, aber in der Regel. Oh, das finde ich auch. Keine weiße Weihnacht. Also, mal an die Deutsche Bahn jetzt, ne? Das war diese Woche war das. Diese Woche Montag. War es ja, glaube ich, ziemlich kalt. Und da rastet die Deutsche Bahn immer komplett aus so. Da geht gar nichts mehr so. Also, wo ich mir sage, nur weil es ein bisschen fröstlich ist, musst du doch jetzt noch nicht gleich den ganzen Bahnverkehr stilllegen. Ich meine, in Mecklenburg-Vorpommern läuft ja doch schon so nicht so gut. Und dann auch noch zu sagen, ja, es ist ein bisschen kalt, also jetzt müssen wir aufpassen und erstmal auftauen und... Ja, aber willst du, dass der Zug entgleist? Aber was ist denn so schlimm an ein bisschen Kälte? Naja, frieren die Gleise nicht ein und dann können sich die Weichen nicht mehr bewegen oder so? Okay. Ist das nicht ein Argument? Das ist ein Argument. Eines von vielen. Es gibt auch negative Argumente. Aber da... Grundsätzlich ist das... Das ist doch auch nicht das erste Mal, dass es so kalt ist und die Weichen einfrieren. Da, also... Ja, das ist vorher ist auch ausgefallen, der Verkehr. Ja, aber kann die Bahn da nicht mehr irgendwas erfinden? Was sollen sie denn erfinden? Ja, so ein Eisspray-Isolationslack. Die haben bestimmt irgendwas, aber keine Ahnung. Ja, dann wären aus den Weichen ganz schnell harte. Felix fragt sich gerade so, warum mache ich das jetzt eigentlich, Dominik? Warum mache ich diesen Podcast eigentlich immer noch? Seit 2 Monaten muss ich mir jede Woche diese Witze anhören. Nein, in Wahrheit ja schon seit 2 Jahren. Stimmt. Eigentlich 2,5 sogar schon. Ah nee, wir sind ja erst... Was? Nils, wir haben uns im Oktober 2015 kennengelernt bei einem Candlelight-Dinner. Felix, für mich sind es schon 2,5 Jahre. Ja, im Geiste kennen wir uns schon ewig. Ja. Gut, okay. Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Gut, bevor die Folge entgleist, wie so ein Zug. Zug bei zugefrorenen Gleisen, Weichen. Wechseln wir jetzt vielleicht nochmal schnell das Thema. Weißt du, was so mir in der Weihnachtszeit auch auf den Sack geht? Was denn? Der Weihnachtsmarkt. Oh. Ich hasse es, diesen fucking Rostocker Weihnachtsmarkt. Generell. Ganz ehrlich, es geht mir mega auf den Sack. Du willst zur Uni, du willst irgendwas in der Stadt kaufen und dann ist da Weihnachtsmarkt. Es stinkt überall nach Kassler, Grünkohl, Bratwurst und irgendeine. Und dann zwischendurch wieder irgendein Lebkuchen-Scheiß. Ja. Also Lebkuchen ist ja vielleicht ganz geil. So diese Süßkram finde ich geil auf dem Weihnachtsmarkt. Aber nicht diese ganzen, ja, hier noch Fleisch und dann gibt es hier noch Pilzpfanne und. Und die Schaschlik ganzen Menschen. Und überbackene Brezel für 4 Euro für so einen Scheiß. Ist sowieso viel zu teuer. Kein Mensch würde sowas normalerweise zahlen. Ja. Es ist einfach unglaublich. Und dann auch so viel Müll, der da verkauft wird. Irgendwelche Holzfiguren und Bienenwachskerzen und irgendwelche Felle. Felix, das ist voll toll. Nee. Und dann immer die Leute, die sich dann irgendwie so ein Elchsgeweih kaufen und das irgendwie auf den Kopf setzen. Und ich so, nein! Was ist los mit euch? Kann man nicht einfach, reicht es nicht, einfach so 10 Glühweinstände dahin zu stellen? Und dann sind die können die Leute auch saufen. Einfach, wir verlegen so eine Glühweinleitung einfach durch die lange Straße. Dann kommt die. Ja, oder der Glühwein kommt aus der Leitung in der Weihnachtszeit. Ja. Das wäre auch. Das wäre dann mal was. Ein Gag. Aber auch Glühwein ist so, ganz ehrlich, man trinkt einen und ist besoffen. Ja. Das ist echt schlimmes Zeug. Auf jeden Fall. Vermerkt man das auch nicht so richtig. Der schleicht sich so ein, diese Betrunkenheit bei Glühwein. So, das. Ja, das ist, also erstmal ist Glühwein mir tendenziell immer viel zu heiß erstmal. Ja. Und ich verbrenne mir alles da dran. Dann kann ich ihn irgendwann trinken. Dann kriege ich es aber nie hin, den Glühwein auch so zu trinken, dass ich mir dabei nicht die Handschuhe mit Glühwein einsaue. Ja. Dann hast du klebrige Handschuhe. Das ist so widerlich einfach nur. Ja. Ah, ich weiß nicht. Also mich ich habe zwar vorgeschlagen diese Woche, dass wir mal zum Homburger Weihnachtsmarkt fahren, aber als du dann meintest, ja, Weihnachtsmarkt ist nicht so dein Ding, habe ich auch so gedacht, stimmt. Warum habe ich das eigentlich vorgeschlagen? dann lieber Kekse backen. Ja. Das finde ich geil. Ja. Kekse backen. Oder zu Hause einen Glühwein trinken. Zu Hause schön sich gemütlich machen, das finde ich geil. Aber Weihnachtsmarkt, weiß ich. Ja, Weihnachtszeit ist sowieso das Zuhause gemütlich machen am Start. So. Ja. Wer will denn da raus? Ich meine, es ist kalt. Ich verstehe auch, wenn die Clubs einfach mal so sagen, ja, jetzt Weihnachtszeit, wir machen jetzt mal einen Monat zu, so, weil es was? Ist, nein. Ja, aber weiß ich, es ist, weißt du, die Leute, die kuscheln sich lieber zu Hause in eine Decke ein, hören ein bisschen, wie heißt diese eine? TKKG. Nee, wie heißt denn dieses eine ganz bekannte Weihnachtslied von dieser, hat Britney Spears ein Weihnachtslied gemacht? Mariah Carey? Mariah Carey. Das ist voll scheiße. Aber das ist bekannt halt so. Ja. Und dann nein, so die Weihnachts-CD von Michael Bublé. Ja, jeder stimmt. Hört diese CD. Stimmt, jeder. Ja. Ohne ja. Witz. Und süffeln da ein bisschen Glühwein oder ein Kakao. Auch mal ein Kakao, mit Schuss vielleicht auch. Ja. Und deshalb einfach mal ein bisschen entspannen so, nicht in die ganze Hektik verfallen, so diese Weihnachtshektik. Oh, ich brauche das Geschenk noch und das. Lass das mal eure Schwester organisieren. Weihnachtstipp Nummer 1. Von der die Schwester fragen nach wegen Geschenken. Okay, Weihnachtstipp Nummer 2. Schwester organisieren lassen. Weihnachtstipp Nummer 2, genau. Weihnachtstipp Nummer 2, der Truthahn sollte in etwa genauso groß sein oder etwas, sollte immer etwas kleiner sein als der Backofen. Wir hatten mal einen Truthahn. Wir haben ihn, nee, mein Pute. Oder was ein Truthahn? Egal, irgend so ein Tier. Ja. Hatten wir an Weihnachten und wir haben es Putzilla getauft. Wirklich, das war keine Pute, das war ein, weiß ich nicht, ein Fasan oder sowas. Wow. Ein Riesenvieh. Ein Rind. Es war eigentlich was ein Rind. So. Das war unglaublich, dieses Tier. Da hättest du das ganze Dorf mit füttern können. Ja. Ganz ehrlich. Ne, meine Mutter ist irgendwie um 4 Uhr morgens aufgestanden, um diesen Truthahn irgendwie mit Biersoße einzureiben, damit er schön knusprig wird. Keine Ahnung. Voll die Riesenaktion. Ne, war lecker auf jeden Fall. Ne, aber so ein Riesentier. So wie beim Mr. Bean. Kennst du das? Ja. Wo er den Truthahn befüllen will, mit dem Kopf stecken will. Und wo dann seine Freundin fragt, have you got the turkey on? Ja. Ja, das sind unsere Weihnachtstipps gewesen. Das war die Weihnachtsfolge, ging relativ schnell. Wow, das waren 2 Weihnachtstipps. Ja, Glühwein schmeckt besser in Gesellschaft. Leute, Weihnachtstipp Nummer 3. Geht nicht auf den Weihnachtsmarkt. Macht's euch gemütlich mit euren Freunden, backt Kekse. Ja. Macht euren eigenen Weihnachtsmarkt. Genau, trinkt schön Glühwein, spielt das Krippenspiel selber nach. und weiß ich nicht was. Ja. Verkleidet euch als Weihnachtsmann. Oh, das wäre mal. Wälzt euch drauf. Mal ein bisschen im Stroh, oh, meinst du, wie Jesus das gemacht verdienen? Hat. Als Weihnachtsmann? Ja, doch. Als Weihnachtsmann verkleiden als, und doch, dann aber doch. Da gibt's doch auch direkt oh, so. Oh, das wäre voll was für mich. Wenn wir uns als Weihnachtsmann. Geil. Ja. Oh mein Gott, ja, okay, ich habe einen Plan. Ja, Felix weiß, wie er sein Studium finanziert. Ich muss doch keine Organe mehr spenden. Yes! Puh. Gut. Und mit diesem schönen Schlusswort möchten wir noch eine dringende Bitte an euch richten. Und zwar verhütet. Denn es gibt schon ein Christkind. Wie Christian Lindner sagen würde, lieber nicht verhüten, als schlecht verhüten. Hat er das gesagt? Nein, das hat er natürlich nicht gesagt. Okay, und wir sind raus.